Hierauf ließen wir auf ihren Spuren unsere Gesandten folgen, und wir ließen Isa, den Sohn Mariams, folgen und gaben ihm das Evangelium. Und wir setzten in die Herzen derjenigen, die ihm folgten, Mitleid und Barmherzigkeit und auch Mönchtum, das sie erfanden. Wir haben es ihnen nicht vorgeschrieben. Dies nur im Trachten nach Allahs Wohlgefallen. Sie beachteten es jedoch nicht, wie es ihm zusteht. Und so gaben wir denjenigen von ihnen, die glaubten, ihren Lohn, aber viele von ihnen waren Frevler.